Die Bundesministerin für Familienpolitik Söldner gibt bekannt, dass die neue Broschüre mit dem Titel Fortpflanzung, ich bin dabei, in wenigen Tagen in allen Haushalten der Bundesrepublik verteilt sein wird. Zielgruppe der Maßnahme sind alle Bundesbürgerinnen in einem Alter zwischen 15 und 43,5 und alle Bundesbürger in der Altersklasse zwischen 17 und 81. Während der Anhörung des Ausschusses für Bevölkerungsentwicklung und Bekanntmachung sexueller Strategien wurde am vergangenen Mittwoch deutlich, dass die Parteien bezüglich des Einzelschlagens... Weißt du, ich würde dich nicht weniger lieben, wenn du morgens keine Nachrichten hören würdest. Der Fraktionsvorsitzende der FPB, Schablinski, gab bekannt, die Rückbesinnung auf traditionelle Werte wie Erotik und Ausschweifung sei das Gebot der Stunde. Die Söldner ist es ja bloß leid, den gesamten Nachwuchs der Bundesrepublik persönlich zu gebären. Nimmst du mal die Brötchen? Die grüne Abgeordnete Lassner in ihrer Rede vor dem Bundestag die Bürokratisierung des Intimbereichs. Damit antwortete sie auf Schablinskis Vorschlag, libidinöse Leistungsverweigerer mit einer Apathiesteuer zu belegen. Apathiesteuer? Was ist denn eigentlich mit den Grundrechten? Nimm mal bitte die Marmelade, ja? Und das ist übrigens mein Messer, mit dem du da schmierst. Was ist doch pervers, Tom. Ich lass mir doch nicht alles bieten. Ich verstehe gar nicht, wie du da schon wieder so ruhig bleiben kannst. Ja, ich nutze eben meine Zeit ohne Apathiesteuer. Hm. Ja. Die Broschüre war schon im Kasten bei uns. Hm. Beglückende Ereignisse wie ein helles Kinderlachen auf der Straße, das durch das sommerlich geöffnete Fenster in das Arbeitszimmer herüberschallt, sind in unserer Gesellschaft leider zu einer sentimentalen Erinnerung ihrer älteren Mitglieder geworden. Dieses Heft soll ihnen vor allem Lust machen, sich zu Unrecht in Vergessenheit geratene Praktiken wieder anzueignen. Ich konnte mal Klavier. Wir ermutigen Sie, die Sie alleine leben oder in einer Lebenspartnerschaft befinden, sich dem spannenden Abenteuer der Körper hinzugeben. Den ganzen Altfühlen konnte ich auch mal auswendig. Abenteuer der Körper, das hört sich doch ganz gut an. Das machen wir mal bei Gelegenheit. Mhm, gern. Echt jetzt? Klar, meinetwegen schon heute Abend. Aha. Wir suchen uns einfach irgendein Kapitel raus. Ein Bein liegt auf meiner Seite. Entschuldigung. Hier, Vorspiel. Das ist doch was. Von vordringlicher Wichtigkeit für die Erlangung des angestrebten Erregungszustandes ist das Stimulieren fantasievoller Vorstellungen. Technisch können Sie sich das Ganze wie ein Brainstorming vorstellen, das sich auf einen körperlich kreativen Prozess richtet. Brainstorming? Na gut. Eine Vielzahl von Möglichkeiten haben wir für Sie gesammelt, um einander zu einem sexuellen Erlebnis zu verhelfen. Antonia, können wir jetzt mal zur Sache kommen? Sonst würde ich echt gerne lesen. Ja, warte mal. Hier geht's jetzt los. So, pass mal auf. Als besonders wirksam bezeichnen des Partners mit Tiernamen. Sich zunächst fernliegend, ja sogar komisch anhören mag. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Beispiele für Sie und ihn: Hengst, Bär, Biene, Maus. Ja, ich habe das Prinzip verstanden. Komm, lass uns jetzt mal anfangen. Gut. So, sollen wir uns dann nicht erstmal ausziehen? Wahrscheinlich. Okay. Ich nehme dein langes Bein von meiner Seite. Oktopus. Sehe Anemone. Flunder. Delfin? Taschenkrebs. Nee, nichts mit Krebs. Ist irgendwie ätzend. Ja, Entschuldigung. Ist ja auch kein Spaß für eine Frau in deinem Alter. Ich bin keine Frau in meinem Alter. Stachelrochen. Hammerhai. Teppichhai. Ach, Quatsch. Ja, wetten? Nee, komm, Meerestiere bringst für mich auch nicht so, glaube ich. Grottenolm? Nee, lieber was mit Fell und Augen. Rotstirngazelle. Steinmarder. Silberdachs. Wie meinst du das? Vielleicht eher die Domestizierten? Sattelschwein. Holsteiner Rotbunte. Gemeines Hausschwein. Gemeines Hauskaninchen. Dammhirsch. Heidschnucke. Barnefelder Huhn. Hahn. Ja. Erschließen Sie sich eine Welt kribbelnder Empfindungen und ekstatischer Momente. Erleben Sie heute Vergangenheit mit allen Sinnen und geben Sie Deutschland eine Zukunft. Hm. Merkst du schon was, Lämmchen? Hm. Sowas in der Magengegend. Ich auch. Ich hab Hunger. Initiative der Bundesministerin für Familienpolitik Söldner erarbeitete Broschüre mit dem Titel Fortpflanzung, ich bin dabei, wird dieser Tage in allen Haushalten der Bundesrepublik verteilt. Wir können doch eigentlich den Wohnzimmerschrank verkaufen, oder Tom? Die CDs, die sind ja schon alle weg. Können ja das Radio abmelden. Das Radio zahlt das Arbeitsamt. Aber das Katzenfutter nicht. Söldner wird derzeit auch auf ja, wir verkaufen deine Katze. Miet. Du kannst mich mal, Antonia. Piktogramme, so die Abgeordnete der Grünen Lassner, seien wohl kaum geeignet, das erotische Vorstellungsvermögen der Bevölkerung zu inspirieren. Mit aller Entschiedenheit wies Söldner darauf hin, dass eine Nation, die es im vergangenen Jahr im gesamten Bundesgebiet auf nur mehr 7 Geburten gebracht habe, einer traurigen und kurzen Zukunft entgegenzusehen habe. Da seien die in der Broschüre verwendeten Piktogramme durchaus ein angemessenes Mittel, die komplexen körperlichen Vorgänge, die heutzutage nur noch so wenig verstanden werden, nachvollziehbar zu machen. So, meinen Unterlagen nach sind Sie Frau Antonia Assmann und Herr Tom Perez Morales. Bitte weisen Sie sich aus. Ja. Danke. So, ich habe Sie hier heute vorgeladen, damit wir gemeinsam über Ihre Einkommenslage nachdenken können. Na, da habe ich ja mindestens seit 10 Minuten nicht mehr drüber nachgedacht. Ein Glück, dass Sie mich daran erinnern. Danke. Haben wir ein Problem, Herr Perez Morales? Worum geht es denn, Frau Ensing? Laut Akte werden Sie als Lebensgemeinschaft geführt. Ja, genau, ist richtig. Gratulation. Damit qualifizieren Sie sich für das Bonusprogramm, das der Gesetzgeber kürzlich für Fälle wie Ihren eingeführt hat. Bonusprogramm? Fortpflanzung, ich bin dabei. Sie vermehren sich und wir unterstützen Sie dabei. Also hör mal, mir gehen diese selbstgefälligen Marionetten ganz schlimm auf den Senkel, Antonia. Sagten Sie etwas, Herr Perez Morales? Nein. Falls Sie es sich noch überlegen wollen, steht Ihnen das natürlich frei. Ich gebe aber zu bedenken, dass Sie laut § 62 Absatz 63 SGB zur Mitwirkung verpflichtet sind. Zu Widerhandlungen müssen wir leider mit einer Einschränkung unserer Leistung an Sie belegen. Da Sie als arbeitssuchende Grundschullehrer eine sehr geringe Aussicht auf Vermittlung haben... Hast du das wirklich jemals gewollt? Ein Mann, der sich von einer Sachbearbeiterin mit Sonnenblumenpostkarten an den Wänden Geschlechtsverkehr vorschreiben lässt? Was ich eigentlich wirklich gern mal wieder hätte, wären Butter aufs Brot, das nicht in eingeschweißtem Plastik daherkommt und sehr unvernünftige Schuhe. Ja, entschuldige. Und ich will mal wieder Bahn fahren. Hey, Antonia... Ich sehe, Sie sind sich noch uneins. Ich gebe Ihnen unsere Broschüre einfach mal mit. Im Anhang finden Sie den Vermehrungsvertrag und ich erwarte, dass Sie uns diesen innerhalb der nächsten Woche unterschrieben zurücksenden. So, ach, ist ja schön. Was steht denn da drin in dieser Broschüre? Ja, gucken wir doch mal rein. Ja, Fortpflanzung, ich bin dabei. Na, was da drinstehen kann. Hm? Wiedersehen. Oh Mann, komm, das kann doch nicht so schwer sein. Sogar meine Eltern haben das irgendwie geschafft. Sag mal eine Seitenzahl zwischen 3 und 27 und mit der fangen wir dann an. 16. 16, okay. 16. Seite 16, Kapitel 2. Aha. Aphrodisiaka. So. Sie sind nicht der Typ, der sich vorstellen kann, dass die direkte körperliche Berührung mit dem Partner Ihnen Spaß machen könnte. Nun, Essen tun wir alle gern. Wie schön ist es da, dass eine Menge Nahrungsmittel dazu angetan sind, das menschliche körperliche Begehren zu wecken und es zu erhalten. Die sogenannten Aphrodisiaka. Siehe Anhang. Geil! Ey, dafür gibt's sogar einen Ernährungszuschuss. Dann gehen wir jetzt einkaufen. Was haben wir denn jetzt alles da? Also die Gewürze fehlen noch. Wir haben bis jetzt, das ist eher der Nachtisch. Erdbeeren, Granatäpfel, Schokolade. Und Hauptspeise... Also das hier kommt jetzt alles in die Suppe. Ja. Sellerie. Fenchel. Rettich. Zwiebeln, Trüffel und hier noch so andere Pilze. Spargel, Kaviar. Austern. Aal. Froschschenkel, Schildkrötenfleisch. Halt. Schildkrötenfleisch? Stand auf der Liste. Nee, ich esse doch keine Wesen, die älter sind als ich. Okay, ich bring's nachher zurück. So. Gewürze. Chilischoten, Zimt, Vanille, Safran, Ingwer. Und dann Moschus, Myrrhe, Senf. Hm? Petersilie. Ich lese mal vor, ja? Die Sinnlichkeit der Nahrung kann sie effektiv und sanft dabei unterstützen, auch die Sinnlichkeit des eigenen Körpers ganz neu zu genießen. Ja, dann guten Appetit. Ja, lass dir schmecken. Der Schaum. Nee, das ist der Kaviar, glaube ich. Sag mal, Aale sind Nekrophage, Tom. Die fressen Aas. Und Moschus? Ist das so eine Art Bullenschweiß, oder nicht? Wie alt werden eigentlich Frösche? So. Wir können ja erstmal den Nachtisch essen. Ja. Das meiste sind ja diese Kerne da bei meinem Granatapfel jedenfalls. Muss man die Kerne mitessen? Sag mal, wozu brauchen die eigentlich die Kinder, wenn es doch keine Arbeit gibt? Ich meine so rentenmäßig. Die Erdbeeren, die sind doch so richtig schön saftig. Also wie soll denn das Kind die Renten sichern, wenn es keine Arbeit hat? Wenn man diese Kerne länger kaut, dann werden sie süßer, glaube ich. Ich hoffe es jedenfalls. Die Suppe ist morgen sicher noch besser, wenn sie ein bisschen durchgezogen ist. Ich mach mal da den Deckel wieder drauf, ja? Ja, viel besser. Die Kampagne des Familienministeriums zur Sexualisierung der zwischenmenschlichen Verhältnisse trifft wieder erwarten zunächst auf wenig Widerhall. Tonja, müssen wir unbedingt schon zum Frühstück hören? Warte mal. Mit der Broschüre Fortpflanzung, ich bin dabei, die vor 2 Wochen an alle Haushalte mit Bürgerinnen und Bürgern im fortpflanzungsfähigen Alter verteilt worden ist, sind die staatlichen Bemühungen um die Geburtenrate, die sich derzeit bei 0,0006% hält, zu einem neuen Höhepunkt gebracht worden. Dazu sei besonders die Anregung des libidinösen Empfindens, das bei der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung vollständig brach liegt. Naja, siehst du, die anderen machen es auch nicht. So Familienministerin Bildner auf der gestern anberaumten Pressekonferenz. Schluss jetzt. Hier, heute in der Post. Sehr geehrte Frau Aßmann, sehr geehrter Herr Perez Morales. Bitte finden Sie sich am Dienstag, dem 24.07. bis heute um 10.42 Uhr im Zimmer 63 im Haupthaus der Agentur für Arbeit ein. Toll, das ist in einer Viertelstunde. Es handelt sich um ein allgemeines Gespräch mit Ihnen als Teilnehmerin und Teilnehmer an dem Bonusprogramm Volles Leben, ich bin dabei. Ihre Teilnahme haben Sie am 12.05. bestätigt. Und sind somit der Mitwirkung auch durch persönliche Gespräche verpflichtet. Mit freundlichem Gruß, Ensing. Und provoziere sie um Himmels Willen nicht immer so. Die streicht uns noch die ganzen Leistungen zusammen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sind Sie die Lebensgemeinschaft Frau Antonia Aßmann und Herr Personales? Perez Morales. Bitte weisen Sie sich aus. Danke. Schön, dass Sie hier heute erscheinen konnten. Nun wollen wir doch mal sehen, was Sie seit dem letzten Treffen so für Fortschritte gemacht haben. Ja, ich habe begonnen, wieder Klavier zu spielen. Für Scherz ist hier kein Platz. Auch meine Zeit ist begrenzt, Herr Plan. Perez Morales. Ja, ja. Also, Ihren Fortpflanzungsprotokollen entnehme ich, dass Sie sich den Tiernamen und den Aphrodisiaka zugewandt hatten, für die Sie ja auch den Ernährungszuschuss erhalten haben. Sind Sie bereits schwanger, Frau Aßmann? Ja. Nun ja, das geht ja auch nicht immer so schnell. Zur Unterstützung Ihrer Bemühungen erhalten Sie heute von uns das Set, das zu Kapitel 16 gehört. Kapitel 16? Sexspielzeug, Frau Aßmann. Im Kapitel Kapitel 16 finden Sie die ideale Nutzungsmöglichkeit für verspielte Paare, die ihre Fantasie gern einmal freien Lauf lassen. Das sind alles Dildos hier, Toni. Die sind für dich. Der ist ja ganz schön groß, oder? Na, im Vergleich zu einer Zucchini schon. Neben einer Salatgurke eher Standard. Regt Grün die Fantasie vielleicht mehr an als Hautfarbe? So, erkunden Sie die wundervolle Welt von Kreativität und orgiastischer Empfindung. Ist das ja für dich oder für mich? Und erfreuen Sie sich an der Vielzahl der von uns für Sie ausgewählten Artikel. Muss da irgendwo drinstehen, was das hier ist? Magic Distortions Nummer 4. Hä? Warte mal, das soll ich mir umschnallen? Mach ich mal. Und dann kribbelt das so oder so irgendwie. Warte mal, hier. Das ist für dich. Ekstasekugeln. Aha, die rollst du dir dann auch da rein und dann vibrieren die. Ich dachte, da sind schon jetzt die Dildos. Ja, und dann wirst du ein Feuerwerk der Lust erleben, steht hier. Na, ein Stopfgansfeuerwerk. Sicher werden sie einander mit Spaß und Einfühlungsvermögen in diesen spannenden Stunden zur Seite stehen. Ah, hier ist ein Gummiring für dich. Den musst du dir dann bis ganz nach oben schieben und dann quetscht er quasi den Blutrückfluss ab. Verstehst du diese Lasche? Zeig mal her. Ja, und kann der auch vibrieren oder sind da überhaupt irgendwelche Batterien drin? Der riecht auch so komisch. Naja, Gummi eben. Sag mal, wie wäre das, wenn wir jetzt mal die ganzen Teile einfach zusammenpuzzeln? Ja, so ohne uns meine ich. Guck mal, eigentlich, die passen doch alle ganz gut zueinander. Ja, das sieht, guck mal, das ist auf jeden Fall das Erste. So. Und dann sehen wir mal, ob die sich miteinander überhaupt amüsieren. Sonst brauchen wir gar nicht erst damit anzufangen. Genau, und guck mal, und das hier, das passt zu Nummer 12 und die Nummer 4. Genau, und den schiebst du dann da so rein. So, die sind doch gut zusammengepasst jetzt. Okay. So. Pass mal auf. Bei drei schaltest du alle an, ja? Ja. Achtung. Ja. Drei. Hilfe, Tom, sie greifen an. Oh Gott, wie lange dauert überhaupt so ein durchschnittlicher Geschlechtsverkehr? 10 Minuten. Ich glaube, es sieht mich an. Es ist bestimmt besser, wenn wir draußen warten, bis es fertig ist. Grüßen Sie in 10 Minuten, gucken wir mal nach. Du, bei 17 Teilen sind das 170 Minuten. Wir gucken in 3 Stunden wieder nach und jetzt wegkommen. Tschüss, Leute. Und wenn die sich jetzt vermehren? Guten Morgen. Fortschritte in der Familienpolitik. Im Rahmen der Kampagne zur Sexualisierung der zwischenmenschlichen Verhältnisse hat die Bundesministerin für Familienpolitik Söldner in den vergangenen Wochen die neue Broschüre. Ach, hallo Mutter. Fortpflanzung ist in dabei. In allen Haushalten mit Bürgerinnen und Bürgern im fortpflanzungsfähigen Alter verteilen. Warte mal. Ja, ich kann. Tom und ich würden nämlich gern von dir beraten werden. Was ist denn das, Tom? Wir renovieren das zukünftige Kinderzimmer. Kinderzimmer? Dafür nehmen wir dein Arbeitszimmer. Du arbeitest doch sowieso nicht mehr. Oder wir nehmen deins. Du guckst doch sowieso meistens aus dem Fenster. Sag mal. Ja, Mama, ich höre zu. Ja, genau. Ja, wegen der Broschüre. Nee, die hast du nicht, wegen der Altersgrenze. Ja, genau. Alle sollen doch jetzt Sex haben, wegen der Kinder, weißt du? Weil von Sex kommen nämlich... Genau, bis gleich, Mama. Und Tom ist auch der, wir renovieren nämlich anscheinend gerade. Ja, tschüss. Ich dachte, du findest Kinder machen blöd. Aber renovieren mochte ich schon immer. Licht meiner ergrauenden Tage. Mögen Babys Island grün? Das ganze Kinderkriege-Projekt hört sich verstörend und unpraktisch an. Hältst du mal meinen Pinsel? Mhm. Ich glaube ja, dass die Regierung befürchtet, dass es bald kein Volk mehr gibt, das sie verwalten kann. Meine Heißwasserquelle im Angesicht des herannahenden Winters. Wieso gibst du mir eigentlich diese schwülstigen Namen, oh Hausmeister meiner düsteren Korridore? Frauen mögen das, steht in der Broschüre. Was sagst du, deine Mutter kommt? Genau, wegen Kapitel 7. Hier, die Umstände der Umstände kennenlernen. Es kann kein Zufall sein, dass so viele Menschen in einem Land sich täglich dafür entscheiden, sich nicht mehr sexuell ausdrücken zu wollen. Das Unbekannte wird uns ganz vertraut, wenn wir mit denjenigen darüber sprechen, die bereits Erfahrungen gesammelt haben. Nehmen Sie sich einfach mal die Zeit, suchen Sie das Gespräch mit denjenigen, die Sex und Geburt noch am eigenen Leib erlebt haben. Das ist sie. Klingeln hört sich irgendwie gesprächig an. Hallo. Kindchen, gut siehst du aus. Und Tom, lass dich ansehen. Ah, du siehst irgendwie anders aus. War beim Friseur. Ach so, ich dachte, du hättest die Haare nicht gewaschen. Nein, es sieht gut aus. Sieht besser aus als vorher. Mama, lass mal gut sein. Setz dich doch. Ja, auf die Zeitungen auf dem Boden oder doch lieber auf dem Tapeziertisch? Gibt's Kuchen? Wir wollten noch übers Gebären sprechen. Na ja, dabei wäre doch uns ein saftiger Mohnkuchen gar nicht im Weg. Antonialein. Also mir ist gar nicht klar, wieso ihr euer Wohnzimmer so verheert. Karmesinrot war doch schön. Na, Tom und ich, wir wollen noch ein Kind machen. Und das hier ist das Kinderzimmer. Ihr wollt ein Kind wegen einer Hochglanzbroschüre und der Regierung? Nein, das ist schon etwas komplexer. So eine Broschüre muss man doch nicht gleich persönlich nehmen. Aber Kaffee gibt's doch schon, oder? Oh Gott. Kekse, wir haben Kekse. Na gut. Eröffnungswehen können eine Ewigkeit dauern. Aber da gibt's dann nix, Beine auseinander und es tut weh. Und wie sehr? Ich finde dieses Durchfallgrün-Braun einfach scheußlich. Islandgrün heißt das. Ja, die Leute auf Island kennen es ja auch nicht anders, als mittags um eins schon das Licht anzumachen. Das sieht halt alles so aus auf Island. Die Berge, die Pferde, das Essen. Die Geburt, Mutter, wir haben noch über die Geburt geredet. Ja, also stell dir mal vor, du bist ein Hühnchen und dann wirst du so an zwei Beinen auseinandergerissen, weil jemand an die Füllung will. Mutter. Doch schon, so ist das. Und der Arzt, also der hat sich auf meinen Bauch geworfen und brüllt mich noch an. Ich soll pressen, pressen. Ja, wohin denn pressen, wohin? Dabei sind mir dann auch die Äderchen in meinen Augen geplatzt. Sag mal, das ist wirklich ein bisschen dunkel hier, ne? Oh Gott, ich brauchte jahrelang keine Betäubung beim Zahnarzt. So läppisch kam mir das Bohren vor. Und als du das Kind, deine liebe Antonia, dann endlich in deinen Armen hieltest, da strömtest du doch sicher über vor Glück, was? Ich bin gerissen, also der Damm. Und dann konnte ich 4 Wochen lang nur auf einem Schwimmring sitzen. Tom, ich gehe mal eben neue Farben. Mein und Gott. Was Fröhliches, so Äthiopien-Gelb oder ja, oder gute sowas. Idee. Ja. Ich komm mit, ja? Schließlich musst du ja deinen Beckenboden schonen. Alles war voller Blut. Ja, da soll man ja dann auch nicht mehr so schwer tragen. Ja, weil die Plazenta sich da irgendwie so in einem Stück abgelöst hatte. Für die Plazenta gibt es nämlich nochmal ganz eigene Wehen. Antonia? Antonia? Ich hab's. Du willst wieder eines der Kapitel in der Broschüre abarbeiten. Hier, Kapitel 8, Atmen. Das macht doch jeder, das können wir auch. Na, fang mal an. Der richtige Atem ist einfach alles beim Sex. Atmen. Schon Gott schuf Leben, indem er Adam und Eva den Odem, den Atem des Lebens, einblies. Der Atem und das Geräusch des Atmens appelliert an unsere am tiefsten verborgenen Instinkte, zu denen man heutzutage ja auch den sexuellen Trieb zählen muss. Wecken Sie Ihre Instinkte. Und gilt Röcheln auch? Oder Winseln? Seufzen? Japsen? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Du fängst an. Na gut, wenn du meinst. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich auf Anhieb so einen richtigen Odem hinkriege. Machst du schon? Ich höre gar nichts Besonderes. Na, ich kann nicht, wenn du mich dabei ansiehst. Okay, ich guck nicht. Also lassen Sie Ihren Atem ein- und ausströmen. Besonders geschätzt wird dabei ein lauthaftes Stöhnen nahe am Ohr. Nee, mach du mal. Gut. Lachst du? Nein, auf keinen Fall. Du hast aber gelächelt. Hab ich nicht. Ach Mann, das müssen wir anders angehen. Einfach so atmen ist so total sinnlos. Los, komm, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen den Atem irgendwie bewegen. Okay, machen Liegestütze. Okay, wer am meisten schafft. 3, 4, 5, 16. Du musst mit dem 18. Du musst runter mit dem Kinn. Ey, du schummelst ja. Ich hab die Beine angewinkelt. So geht doch keine Liegestütze. Ich glaube, das reicht jetzt mit der Atmung. Jetzt können wir uns hinlegen. Oh. Ach, warum machen wir das hier, Antonia? Bitte, sag's mir nochmal. Jetzt muss ich glauben, dass wir ein trauriges, alterndes Pärchen sind. Zwei Leute, die eine besserwisserische Broschüre lesen, weil sie hoffen, dass sie das glücklicher machen könnte. Oder mindestens die Regierung. Und die deshalb auf ihrem Bett liegen, sich beim Atmen zu sehen. Und die sich dann sehr einsam fühlen und bei den Liegestützen schummeln. Und beginnen aufzupassen, dass niemand bei den Liegestützen schummelt. Und völlig vergessen, dass Luft umsonst ist und dass man sie einfach so bekommt. Ich freue mich, dass du atmest, Antonia. Ich dich auch. Etwas mehr links. 10 Quickies für eine Nation mit rückläufiger Geburtenrate. Erster Teil des zweiteiligen Hörspiels von Dunja Anassus mit Milan Peschel und Winnie Böwe. In weiteren Rollen Katlin Gafflich, Hedi Kriegskotte, Steffi Kühnert, Stefan Ripplinger, Paul Sonderegger, Katrin Welisch und Ursula Werner. Ton und Technik Martin Selig und Iris König. Regie Judith Lorenz, Redaktion Katrin Zipse. Den zweiten Teil senden wir am nächsten Dienstag.